1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Eine neue Talkwoche beginnt. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute am Montag. Wer gerne mit mir sprechen möchte über alles Mögliche und alles Unmögliche, vielleicht auch über den Dschungel, dann könnt ihr das gerne machen und hier anrufen und euch anmelden dazu unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, der erste Anrufer heute Nacht heißt Christopher und ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Ich wollte eigentlich nur mal dir mein Problem mit meinem Vater erzählen. Erzähl mal, leg los, Christopher. Also, ja, mein Vater war Alkoholiker und meine Eltern haben sie dann getrennt. So. Und jetzt ist mein Vater 7 Jahre trocken gewesen und hat wieder angefangen, also letztes Jahr. Und ja, dann hat er immer getrunken. Warum, weiß man nicht genau, hat er uns nicht erzählt. Angeblich war das so aus, ja, keine Ahnung. Ja, lebst du denn bei deinem Vater? Nee, also wir leben zwar im gleichen Dorf und meine Eltern sind gut befreundet, also wenn er nicht trinkt. Und wir haben ein super Verhältnis. Ich kann jederzeit zu ihm, ich habe Tiere bei ihm, also mein Papa hat ein paar Tiere. Ja. Und ja, Verhältnis. Hast du eine eigene Wohnung oder wohnst du bei der Mutter? Nee, ich wohne bei meiner Mutter. Ah, ja. Bei meiner Mutter und bei ihrem neuen Freund. Aber das ist alles richtig klasse. Mein Vater kommt, wenn er nüchtern, also wo er nicht getrunken hat, regelmäßig Kaffee getrunken und einmal frei gewesen. Meine Eltern haben sie gegenseitig geholfen beim Holz machen und alles. Also mein Papa, das war echt ein super Verhältnis. So, jetzt trinkt er aber wieder. Genau, und das Ding ist, er trinkt ja nicht so, dass er sagt, ich trinke abends ein Bier und gehe dann pennen, sondern bei ihm ist es so, er trinkt 4-5 Tage durch, so wie jetzt im Moment, also jetzt sind das schon wieder 4 Tage. Das Ding ist, er wird erstens aggressiv, zweitens ist es, er kümmert sich nicht um unsere Tiere und wir haben Schweine und alles und das Ding ist einfach, die wollten das schon mit Amt abholen lassen und so und das ist irgendwie eine Geldfrage einfach. Du sagst, um unsere Tiere, das sind seine Tiere dann? Oder? Ja, seine Tiere, aber ich sag mal, ich muss mir jetzt drum kümmern, weil er sie ja eine Strauß macht. Ja. Wenn ihm geht, können die verhungern. Der liegt jetzt besoffen in der Ecke ein paar Tage. Genau, in seine Wohnung. Dem ist alles egal. Also um sein Haus, sagen wir mal so. Der lebt da alleine, der hat keine neue Partnerin. Nee, hat er nicht. Also er hat zwar immer so eine, die ein bisschen mit ihm da was macht, aber das ist nur eine Schanze und eine Steilbild. Er meint zwar, das will er so, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass er mehr will. Der ist jetzt im Moment überhaupt nicht ansprechbar. Naja, 3 Promille. Also er hat schon über 3 Promille gehabt, wo er das letzte Mal eingewiesen wurde. Das geht jetzt gerade im Moment, ist wieder so eine Phase, sagst du. Na, jetzt ist er wieder dabei, nüchtern zu werden, weil im Endeffekt, jetzt hat er 12 Flaschen Klaren leer gemacht. Boah, in welcher Zeit? Na, von letzten Mittwoch bis jetzt. Und also, dazu dann auch noch Bier oder Wein? Nee, Bier nicht. Wenn, dann nur rein klar. So, und das Ding ist einfach, er wird aggressiv, er beleidigt mich und meine Schwester, also ich habe noch eine Schwester. Meine Mutter hatte letztes Jahr Burnout-Syndrom deswegen, also sie war in der Klinik alles, weil sie halt meinen Vater als Freund auch noch sehr schätzt. Weil wenn er nüchtern ist, ist er wirklich ein Top-Mann und so, man kann echt mit ihm reden und... So, wenn der nüchtern ist, ist es ein Top-Mann und man kann mit ihm reden. Ja. Wie steht er denn dazu, wenn du ihm sagst, pass mal auf, wenn du besoffen bist und du deine Phasen hast, ist das so und so, da muss sich was verändern. Was sagt er denn dann? Ja, er sagt, er weiß das und er denkt, er kriegt das alleine hin, aber das Ding ist, er hatte 20 Rückfälle dieses Jahr. So, also genau. Das heißt ja, du kannst ihm, wenn er nüchtern ist und ein netter Mann ist, kannst du ihm ja klar machen, du kriegst es nicht alleine hin, so und so. Ja, wir reden ja und dann fällt ihm ja ein, nein, er kann das nicht alle und mich damit belasten und so. Aber das Ding ist, im Endeffekt, ihm ist das scheiße, ja, was jetzt passiert, so wenn er da umhuckt. Das letzte Mal war es ja so schlimm, wo er das gemacht hat, dass er mir angerufen hat und gesagt hat, ja, Chrissy, komm mal schnell hoch. Dann bin ich hochgefahren mit dem Mopel. So, und dann war es so schlimm, dass er zusammengebrochen ist, geblutet hat aus dem Mund. Ich habe Krankenwagen angerufen. Das heißt, er ist auch erkrankt, hat eine Erkrankung? Naja, er hatte Löcher im Magenöffnung deswegen, wegen dem Saufen. War 3 Wochen Intensivstation. Ach du lieber Himmel. Und, ja, ja, und das öffnet ihm immer noch nicht die Augen, nochmal in eine Klinik zu gehen oder in eine Klinik zu gehen. Jetzt will er ja. Also jetzt sagt er zwar, er will und so. Mhm. Aber du kannst ihn da halt nicht stumm, wenn er besoffen ist. Mhm. Das ist ja das Ding. Nee, ich weiß, ist mir völlig klar. Das Problem ist nur, dass ihr irgendwann auch die Konsequenz ziehen müsst, wie verhalten wir uns. Das ist das Schlimmste daran. Meine Eltern, oder was heißt meine Eltern, meine Mutter, mein Stiefvater, meine Schwester, sagen alle, dann muss er sie halt tot saufen. Und ich sag aber mir gerade so, das ist mein Vater und jetzt gerade in der schweren Zeit braucht er mich. Jetzt muss ich zu ihm da sein. Und auch für die Tiere. Die Tiere sind ja auch noch ein Problem. Letztendlich müssen die Tiere verkauft werden, denn das ist ja kein Zustand. Naja, vor allem das Ding ist, das wird eine Mehrabendtier. Die wollten euch die schon wegnehmen. Ja, die waren schon da, aber ich habe dann halt gesagt, halt mit drum kümmern und das jetzt nicht machen. Ja, aber vielleicht ist das ein ganz guter Schritt, auch nochmal, um ihn noch wacher zu rütteln, dass die Tiere einfach wegkommen. Ja, aber das Ding ist, da ist ja auch eine Geldfrage. Wir haben sehr viel Geld drin gesteckt. Absolut. Die Schweine sind jetzt alle davor. Wir könnten jetzt sofort schlachten. Ja, ist mir alles klar. Aber es geht darum, dass dein Vater schwer alkoholkrank ist. Ja, und die Ärzte haben... Was wäre denn jetzt, wenn der wirklich in eine Klinik für eine lange Zeit ausgeschaltet wäre? Wer kümmert sich dann um die Tiere? Du? Na, also dann mache ich das auf jeden Fall weiter. Sein bester Kumpel, der ist ein Polizist. Mhm. Der steht da auch voll hinter mir und so. Okay. Aber halt so wie es jetzt ist, geht es nicht, weil er kapiert ja auch nicht. Der hat 2 Blutkonserven bekommen. Was sagen die Ärzte? Na, die Ärzte haben zu mir gesagt, wenn er weiter so macht, dann können sie ihm garantieren, dass er diese gerne begraben wird. So. Das ist ein ganz schlimmer. Das Schlimme ist, also wovor ich auch ein bisschen Angst habe. Christopher, das alte Lied bei Alkoholikern ist wirklich, das ist wirklich eine alte Gewissheit mittlerweile. Deine Angehörigen wissen das offensichtlich auch. Es kommt irgendein Punkt, da muss man die vor die Wand rennen lassen. Hm. Mit der großen Gefahr, dass sie vielleicht das nicht überleben. Aber wenn man ihnen immer wieder und immer wieder beisteht, der muss, ich verstehe nicht, was mit dem Mann los ist. Wenn du sagst, der ist ansprechbar, jetzt in nüchternen Phasen, dann muss ihm das doch klar werden, dass er was unternehmen muss. Ja, das ist ihm ja auch klar. Und dann lobt man ihn nicht durch. Aber wenn er dann besoffen ist, ist mir klar. Aber warum unternimmt er denn nichts? Warum lässt er sich nicht einweisen, wenn er nüchtern ist? Naja, weil er ja anliebt, das kann er nicht machen. Dann verliert er so viel Geld und so. Klar ist die Geldsache. Er würde schon Verlust machen, das sage ich nicht. Und ja, aber was meinst du, was er für Verlust macht, wenn er stirbt? Ja, das ist es ja, weißt du. Das ist auch die Frage. Ja. Und er meint ja immer, wenn er das nicht einsieht, dann musst du auch bei allem meinem Respekt für deine Gefühle als Sohn, das finde ich ganz toll, dass du so die Gefühle hast, musst du härter mit deinem Vater umspringen. Damit er da ist ja viel vorgefallen. Wir haben uns ja, was heißt wir, also er war ja so schlimm, dass er wieder meine Mutter da annehmen wollte, so, dann habe ich ihm ja auch Energien und so, aber. Ja, okay, aber was meinst du, wie wach der geworden wäre, wenn der nach seiner Sauforgie keine Tiere mehr vorgefunden hätte? Ja, stimmt ja, aber. So. Also musst du härtere Bandagen anziehen, um ihm zu helfen, um euch zu helfen. Ja. Aber das ist nicht so einfach. Ich weiß. Ihr wohnt auf dem Land. Ist denn in der Nähe eine Stadt? Was heißt denn hier? 20 Kilometer ist die nächste Stadt so. Okay. Ich möchte dir etwas raten. Du kennst sicher diese Selbsthilfegruppe Anonyme Alkoholiker. Ja, da ist er ja drin. Ja, Moment. Diese Gruppe hat auch noch Untergruppierungen, nämlich Angehörige von Alkoholikern. Da würde ich dir sehr raten, reinzugehen. Da bist du mit Leuten zusammen, die alle einen sehr engen Angehörigen haben, die so drauf sind wie dein Vater. Mhm. Und da kann man sich gut und klug beraten. Ich habe gute Rückmeldungen schon gekriegt aus diesen Gruppen. Okay. Ich werde jetzt mal, ich bitte dich jetzt gleich aufzulegen, dann wirst du von meinem Psychologen zurückgerufen. Und der gibt dir die ein oder andere hoffentlich Anlaufstelle in deiner Umgebung, dass du da mal einen Ansprechpartner hast. Ansonsten kann ich dir so von meinem Gefühl heraus nur sagen, dass du wirklich hart sein musst, wenn es zunächst auch schlimm ist für deinen Vater, aber durch deine Härte rettest du ihm vielleicht sein Leben. Ja. So musst du es sehen. Hoffe ich zumindest. Ja. Gut, Christopher. Dann legst du bitte auf und du wirst von Ingen Gerr, so heißt mein Psychologe, zurückgerufen. Alles klar, Dankeschön, danke für deine Hilfe. Sehr gerne, Christopher. Alles Gute dir und deinem Vater. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50. Anna ist hier. Anna ist 19. Hallo, Anna. Hallo. Hallo, Anna. Warum bin ich aufgeregt? Ah, das kann ich gut verstehen. Ja. Um was geht's denn? Also, es geht darum, ich habe, also mein Freund hat sich vor kurzem von mir getrennt. Nach wie langer Zeit? Ja, also wir kennen uns schon seit Januar. Mhm. Und wie, seit deswegen, Januar? Vorigen seit Jahr? Januar, also letztes Jahr, also 2011, also ja, schon ein Jahr kennen wir uns und wir haben... Und zusammen wart ihr wie lange? Wir waren ungefähr 10, 11 Monate waren wir zusammen. Gut, und jetzt hat er sich getrennt von dir? Jetzt hat er sich getrennt, weil er gesagt hat, er ist sich sein Gefühl nicht mehr sicher. Mhm. Und er hat eine andere Vorstellung vom Leben. Und wie alt ist er? Der ist 28, also wir sind 9 Jahre auseinander. Er hat eine andere Vorstellung vom Leben. Was hat er denn der für eine andere? Der hat eine andere Vorstellung vom Leben, das ist ganz komisch. Ich verstehe das auch nicht. Auf einmal kommt nach 10, 11 Monaten, dass er eine andere Vorstellung vom Leben hat. Wie sieht die Vorstellung denn aus? Also im Moment bin ich arbeitssuchend. Mhm. Also das muss ich zugeben. Ist mir zwar peinlich, aber ich bin im Moment arbeitssuchend. Das ich muss einem nicht peinlich sein. Ja, ich bin auch ziemlich auf Wohnungssuche gewesen. Jetzt habe ich endlich mal eine Wohnung, zum Glück. Und ich hatte auch ziemlich Stress also ich bin in einer Pflegefamilie aufgewachsen. Mhm. Und ich hatte auch ziemlich Stress da. Also mein ganzes Leben war ein Auf und Ab. Mhm. Und deswegen, also der hat gesagt, ich möchte, dass du arbeiten gehst. Ich möchte nicht, dass du die ganze Zeit zu Hause rumsitzt, obwohl ich die ganze Zeit versuche, Bewerbungen zu schreiben und andauernd Termine mit verschiedenen Ämtern habe, mit verschiedenen Leuten habe. Also wirft er dir irgendwie so ein bisschen vor, du bist faul? Ich bin faul, ja, aber ich mache immer, wenn er weg ist, mache ich trotzdem meine privaten Sachen und trotzdem, der hat eine richtig große Wohnung, die ist ungefähr 100 bis 120 Quadratmeter groß. Hast du gerade gesagt, wir hatten? Ah, nee, er hat eine. Ja, aber ich habe sozusagen auch da gewohnt, weil ich immer fast jeden Tag bei ihm war. Also, andere Vorstellung vom Leben, nochmal konkret heißt das, ihm wäre lieber, wenn du auch im Job wärst und... Genau. Und daher, er sagt noch, er ist sich seine Gefühle nicht sicher. Er ist sich sein Gefühl nicht sicher, aber das ist das Problem. Er möchte Freundschaft, wir haben ausgemacht Freundschaft mit Extras, also Freundschaft mit Sex. Mhm. Ja, also das ist ja auch peinlich, also mir ist das echt also so peinlich, aber es ist halt bei uns so, ich kann ihn halt nicht an andere Frauen teilen, also der hat Facebook und ich kann nicht lesen, wenn er sagt, ja, ich liebe dich, Schatz, oder wenn er sich irgendwann neu verliebt. Moment mal, um es klarzustellen, ihr seid getrennt, aber ihr habt euch auf eine Freundschaft geeinigt mit Sex. Mit Sex, genau. Das ist ja eine kuriose. Hat er denn sonst auch noch eine Freundin oder auch mit anderen Frauen Sex? Also, der ist mir schon mal öfters fremd gegangen, nur ich war so blind vor Liebe, habe ihm das immer verziehen. Und im Moment hat er Sex mit anderen Frauen? Nee, also ich hatte mal mit einem Kumpel ausgemacht, dass wir ihn mal sozusagen verarschen. Ist zwar heftig, was ich gemacht habe. Ich habe in Facebook geschrieben, dass ich mit ihm vergeben wäre und dass ich ihn liebe. Und dann mal zu gucken, was mein Ex so sagt. Aber das ist auch eigentlich völlig egal. Ihr seid Ex, also kann er machen, was er will. Ja, da habe ich auch gedacht, der wird natürlich nichts machen, aber hat mich angerufen, hat gesagt, das tut mir total weh. Und da, wo er gesagt hat, dass er das nicht möchte, dass ich das auf Facebook rausmachen soll, habe ich irgendwie gedacht, das kann doch irgendwie nicht stimmen sein. Das sind totale Widersprüche. Der widerspricht dich die ganze Zeit. Wann hat er das denn gesagt, dass er nicht mehr mit dir zusammen sein will? Er ist sich ja gefühlt nicht sicher und er hätte eine andere Lebensvorstellung. Wann hat er das gesagt? Es gab öfters schon Stress wegen dem Job, weil ich... okay, aber wann war jetzt so der Cut? Wann kann man sagen, seit wann? 28.12. Also letztes 28.12. Und jetzt hängt er im Klartext, ihr hängt jetzt irgendwie so in den Seilen. Ja. Und dir ist nicht ganz klar, was ist das eigentlich? Wie definiere ich das? Ja, und was möchte ich? Ich möchte eigentlich von ihm wegkommen. Aber wenn ich von ihm weg bin, wenn ich auf einmal so denke, oh Gott, es ist total Schluss, keine Freundschaft, nichts, dann fehlt mir irgendwas. Mhm. Aber von seiner Warte aus würde ich jetzt denken, naja, der hat sich jetzt frei losgesprochen von dir, holt sich aber noch alle Vorzüge, Sex, Stichwort Sex, bisschen Freundschaft, ist sicherlich ist da auch noch ein Gefühl und auch noch eine gewisse Verbundenheit, aber im Grunde genommen ist er ein freier Mann und wartet vielleicht auf die nächste Gelegenheit, sich richtig groß zu verlieben, und dann ist Anna Vergangenheit, ist Anna weg. Ja, das ist halt das ist, wovor ich richtig Angst habe. Deswegen würde ich an deiner Stelle, wenn du die Kraft dazu hast, würde ich jetzt gehen und die Verbindung wirklich endgültig beenden. Nicht Freundschaft und Sex, das ist alles Quatsch. Ja. Also Unsinn. Da kommt man nicht voneinander los und man kann nicht wieder richtig zueinander finden. Und ich wäre sehr misstrauisch nach dem, was er zu dir gesagt hat. Ja, und das Problem ist, der wohnt in Aachen und ich wohne in Neuss. Das ist ja ziemlich weit weg auseinander, so 60 Kilometer mit dem Auto. Das zudem auch noch, verkompliziert die Sache. Und zwar, das ist halt das Problem, ich habe noch sehr viele Sachen bei dem, Zeugnisse, Schuhe, Klamotten, und ich will die nicht einfach da lassen, ich will die nicht sagen, ach komm, lass die doch da. Und hol sie doch ab. Ja, kann ich nicht, weil wenn ich sage Cut, dann kann ich nicht zu ihm, da kann ich ihn nicht nochmal sehen, das ist halt das Problem. Doch, du kannst doch einmal hinfallen und sagen, ich hole jetzt meine Sachen, und dann sagst du ihm, jetzt machen wir mal endgültig Schluss. Also wo ist da? Der ist halt so jemand, der, wenn ich da hinfahre, das hat mir öfter Stress, habe ich wirklich gesagt, wir haben öfters auf und ab gegen die Beziehung, mal Schluss, mal wieder zusammen. Und dann ging das halt so, dass ich wieder zu ihm kam, zu ihm gegangen bin und meine Sachen abholen wollte. Und dann hat er mich festgehalten, hat die ganze Zeit auf mich eingeredet, warum ich das mache. Und dann hat er mich total eingeschüchtert. Anna, hat er mich, da musst du da durch. Also du kannst mir nicht erzählen, dass du deine Sachen nicht abholen kannst. Wenn du dir vornimmst, ich will nur meine Sachen abholen, dann kannst du, dann musst du das da durchziehen. Auch wenn er, du kennst das Spielchen jetzt schon, dass er dich einschüchtern, lässt du dich halt nicht einschüchtern. Ich meine, was reden wir hier? Du kannst ja nicht nur, weil da noch ein paar Sachen sind, die diese Beziehung da weiter am Dümpeln lassen. Ja, das ist halt ganz komisch bei mir, weil wenn ich den noch einmal sehe, dann verfalle ich wieder, dann werde ich halt wieder weich. Dann geh von mir aus nochmal mit dem in die Kiste, dann hast du, aber nimm danach deine Sachen mit und dann kannst du in Ruhe, wenn du zu Hause bist, wirklich den Strich drunter ziehen und sagen, jetzt ist Schluss. Ja, und was auch total stressig ist, der sozusagen, es kommt mir vor, dass er mich noch mehr kontrolliert, weil der ist gerade bei seinen Freunden, der macht Playstation spielen. Und der hat gesagt, ja, wenn ich gleich nach Hause fahre, rufe ich dich an. Und dann wird er sowieso fragen, warum ist die ganze Zeit bei dir besetzt? Und der kontrolliert mich total. Der fragt auch jedes Mal, was machst du jeden Tag? Hör mal, aber noch ein Grund mehr für mich, dir zu sagen, raus aus dieser Beziehung. Der hat dich überhaupt nicht, also generell hat er dich nicht zu kontrollieren. Jetzt hat er dich schon überhaupt nicht zu kontrollieren, weil ihr letztendlich die Beziehung aufgekündigt habt und seid nur gute Freunde. Also klare Sache für mich, Anna, raus aus der Geschichte, hol deine Sachen, geh von mir aus nochmal, wie gesagt, mit dem in die Kiste, wenn es denn sein muss, und dann ist aber Schluss. Aber dann ist auch Schluss. Befreie dich von dem Typ. Okay, aber es ist wirklich eine gute Idee, nochmal einmal mit ihm dann in die Kiste zu gehen? Nein, eigentlich nicht. Aber wenn du es nun gar nicht anders aushältst, dann nein. Wenn es irgendwie geht, dann mach's nicht. Nein, natürlich nicht. Okay. Mir geht's ja darum, dass du deine Sachen kriegst, dass nicht da noch deine Zeugnisse rumliegen bei dem und dass der dich dadurch irgendwie in der Hand noch hat. Das geht nicht. So. Ja, das stimmt. In diesem Sinne, du musst handeln. Anna, sei eine Frau. Ja. Sei eine starke Frau. Vielen Dank, und ich finde die Sendung total toll. Ich gucke sie jeden Abend. Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss Anna. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt weise ich euch hin auf unser Thema am Mittwoch. Am Mittwoch heißt das Thema nicht, ich will hier raus, so wie wir das ja im Moment präsentiert kriegen, in einer anderen Sendung, sondern das heißt bei uns, ich will da raus. Und das ist dann schon eine Nummer ernster. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die wirklich in einer Situation sind, die sie unerträglich finden. Zum Beispiel, die sagen, ich will da raus aus einer schlimmen Ehe, aus einer schlimmen Familie, aus der Prostitution, aus der Neonazi-Szene, aus einem unerträglichen Beruf, aus der Kriminalität oder vielleicht auch aus dem Krankenhaus. Wenn ihr euch in einer solchen Lage befindet im Moment und sagt, ich will unbedingt aus dieser Situation, in der ich lebe, raus, was ist, wie auch immer, aber ich will da raus, dann meldet euch doch schon mal an unter domian@wdr.de oder ruft während der Sendung am Mittwoch an oder natürlich auch ab 0 Uhr schon am Mittwoch. So, heute weiter mit der freien Themennacht und dem Alexander. Und Alexander ist 17. Hallo Alexander. Morgen Domian. So, grüß dich. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Es geht um meine heute Morgen verstorbene Mutter. Heute Morgen verstorben? Ja. Was ist passiert? Sagen wir es so, sie lag im Krankenhaus seit kurz nach Weihnachten, so 2 Tage nach Weihnachten, ist er auf Intensivstation gekommen. Warum? Ja, wie es sich jetzt anhört, es ist eine einfache Entzündung gewesen, aber durch eine Vorerkrankung, die sie hatte, namens Kollagenose. Eine Entzündung wo? Meine Mutter hatte eine Hauttransplantation bekommen und das hat sich entzündet. Und durch die Vorerkrankung namens Kollagenose, Kollagenose ist eine Autoimmunkrankheit. Und deshalb hat sie auch diese Hauttransplantation bekommen? Ja, auch. Mhm. Und die macht sozusagen das Immunsystem schwach und auch gegen sich selber stellend. Mhm. Und ja, das ganze letzte Jahr war echt... Schlimm. Meine Mutter war letztes Jahr schon um diese Zeit im Krankenhaus. Mhm. Und ja, seitdem lag sie dann auch nur noch hier bei uns im Bett. Mhm. Also das ganze Jahr sehr schwer krank gewesen, mhm, und für alle sehr belastend. Ja. Und dann gab es diese Entzündung nach, ja, Weihnachten. Mhm. Und was, diese Entzündung hat dann zum Tod geführt? Nee, nicht die. Das ging dann so von 2 Wochen. Mhm. War es dann so, dass eigentlich alles positiv schien. Blutwerte gingen hoch und so. Und plötzlich hieß es dann, meine Mutter hat eine Blutvergiftung. Mhm. Mhm. Wodurch weiß keiner genau, aber sie war da und ja, dann hatte meine Mutter auch eine künstliche Beatmung bekommen, mhm, wodurch dann wiederum eine Lungenentzündung entstanden ist. Ach du liebe Zeit, das hat eins das andere dann so ergeben. Ja. Und an was ist sie dann heute letztendlich verstorben? Alles zusammen, also durch die Kollagenose, die dann sozusagen das Immunsystem geschwächt hat und durch die Blutvergiftung und die Lungenentzündung. Mhm. Und ja. Wie alt ist deine Mutter geworden? Meine Mutter wäre im August 50 geworden. Ja. Mhm. Warst du dabei heute Morgen? Ja, aber mein Vater und ja. Bist du das einzige Kind? Ich bin das einzige Kind. Mhm. Hast du deine Mutter nochmal gesehen heute? Nee, das wollte ich auch heute nicht. Nun ist das ja eigentlich unfassbar frisch noch alles. Das ist heute Morgen passiert. Da kann man ja eigentlich gar nicht so richtig noch gar nicht nachdenken. Wie empfindest du das? Wie fühlst du dich jetzt gerade im Moment? Das sagt, war noch schon mal ein Bestatter und so und ich weiß noch gar nicht so richtig, wie ich das alles verarbeiten soll. Mhm. Das sagt, ich bin mein Vater hat mich auch direkt aus der Schule abgeholt und wir waren dann einfach hier und ja. Mhm. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt noch so eine Phase ist, wo man das noch gar nicht glaubt, dass deine Mutter tot ist. Wirklich nicht. Mhm. Wie war dein Verhältnis zu deiner Mutter? Eigentlich relativ gut. Wir haben insgesamt so eine gute Familienbeziehung geführt und ja. Und diese schwere Erkrankung, die sie hatte, du hast gesagt, das ganze letzte Jahr war schon sehr belastend für euch alle. Mhm. Wie lange insgesamt hat sie denn unter dieser Erkrankung schon gelitten? 18 Jahre. 18 Jahre. Also das heißt also, dein ganzes Leben bist du aufgewachsen, mhm, mit dieser Erkrankung und den, ja, Auf- und Abs wahrscheinlich, die damit verbunden waren. Ja, am Anfang ging es dann so los, erstmal so mit Gehstütze laufen, mhm, dann irgendwann nur mit Rollstuhl und jetzt am Ende gar nicht. Wie nimmt dein Vater das auf alles? Ich habe heute zum ersten Mal erlebt, dass mein Vater geweint hat. Hast du auch heute geweint? Ja. Ja? Ja. Ja. Und ich wenig. Hm, na klar. Hast du mit deinem Vater und auch mit dem Bestatter darüber gesprochen, ob du sie noch mal sehen möchtest? Ja, das möchte ich auch. Und das wird auch noch passieren. Mhm. In Kürze. Und da wird das besagt. Dann ist auch besagt, jetzt durch die Medikamente und die Beatmung und insgesamt durch die Krankheit hat so ein bisschen... Besser, das Gesicht ist ein bisschen aufgeschwollen und hat Blauflecke und nee, das wollte ich heute nicht sehen. Mhm. Aber dann in den nächsten Tagen? Ja. Um Abschied nehmen zu können? Mhm. Das möchte ich definitiv noch. Mhm. Was habt ihr heute mit dem Bestatter besprochen? Da warst du bei? Ja, da war ich dabei, mhm, weil, ehrlich gesagt, meine Mutter wollte auch anonym begraben werden. Mhm. Aber ehrlich gesagt, mein Vater und ich wollen sozusagen noch einen Ort haben, wo wir über sie trauern können, mhm, genau. Mhm. Da haben wir uns eine halb anonyme Bestattung, entschieden und ja. Das finde ich auch eine richtige Entscheidung. Ja. Eigentlich sollten das die Leute entscheiden, die Hinterbliebenen entscheiden. Mhm. Wenn du sagst und dein Vater auch sagt, dass ihr einen Ort haben möchtet, wo ihr hingehen wollt, ist das richtig. Finde ich das sehr gut. Wann wird die Beisetzung sein? Weiß man das schon? Wahrscheinlich in der nächsten Woche. Du bist erst 17 Jahre alt. Ja. Das ist eigentlich so ein Alter, wo man gar nicht sich mit Tod beschäftigt. Wie war das bei dir so? Und du hast immerhin die sehr schwer kranke Mutter schon erlebt. Ja. Hast du dich daher vielleicht schon ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt? Ja, schon. Also so. Vor allem, weil die Ärzte jetzt schon seit ungefähr Freitag jetzt sagen, dass es bergab geht. Dann gingen die Werte runter und Wochenende haben sie dann gesagt, doch ein, zwei Tage maximal. Ach, das hat man schon so quasi angekündigt. Und da macht man sich dann schon Gedanken. Ja, ich finde, das ist schlimmer, als wenn es dann plötzlich passiert. Wie denkst du denn über den Tod? Was ist für dich der Tod? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich mir vorstellen soll. Glaubst du, dass deine Mutter in irgendeiner Form weiterlebt? Mein Vater und mir immer wieder und immer weiter. Das auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Ja. Hast du eine Freundin? Im Moment leider nicht, aber ich habe genug Freunde. Gab es schon heute Reaktionen so aus dem Freundeskreis? Mein Vater ist ja heute Morgen auch in der Schule aufgetaucht, um mich abzuholen. Und ich habe das gar nicht am Anfang mitbekommen. Mhm. Und mein bester Freund hat mir dann eine SMS geschickt, weil ich eine Freistunde hatte. Mhm. Und der war dann auch dabei und der war heute Abend Nachmittag auch nochmal hier und der habe ich dann auch alles erzählt nochmal. Und hat er auch gut reagiert? Ja. Ja. Es wird wahrscheinlich passieren, Alexander, dass viele auch so in deinem Alter gar nicht so wissen, damit umzugehen in der nächsten Zeit und die sich vielleicht merkwürdig verhalten, was sicher nicht bös gemeint ist, sondern die sind unsicher. Das ist halt sowas Großes, was da passiert ist. Da ist ja noch niemand, kaum jemand mit konfrontiert worden. Mhm. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Das ist eigentlich auch sehr gut. Vor allem in letzter Zeit, da ist es jetzt vor allem in den letzten Tagen nochmal richtig gestärkt worden. Das ist ja schon mal ein großes Glück, dass ihr beide euch habt und dass du nicht ganz alleine da stehst. Ja. Und dass du dann auch vielleicht ein paar Freunde hast. Mhm. Das tut mir sehr leid für dich. Ja. Das tut mir total leid für dich, weil du so jung noch bist. Und das ist eigentlich nicht die Zeit, wo man seine Eltern verliert. Ja, leider. Und ich finde auch deine Entscheidung sehr richtig, sie nochmal zu besuchen und sie nochmal sich von ihr zu verabschieden. Das finde ich gut. Das wird dir im Nachhinein, du wirst hinterher denken, gut, dass ich das gemacht habe. Aber die nächste Zeit wird schwer werden. Da muss man gar nicht drum herum machen. Das wird sehr schlimm werden. Wenn vielleicht das mit den Freunden auch nicht mehr so klappt oder mit dem Vater auch nicht so, weil der Vater auch so in seiner Trauer ist, wir werden dir jetzt mal gleich noch einen Rat in die Hand geben, was du vielleicht tun könntest. Okay, danke. Ja, dann rufen wir dich jetzt gleich nochmal an. Ja. Mein lieber Alexander, nochmal mein tiefes Mitgefühl. Ja, danke. Wirklich. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, okay, danke, Domian. Tschüss, sehr gerne. Tschüss. 1:29. Rudi ist hier. Rudi ist 68. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Rudi. Um was geht's bei dir? Ich wollte mal fragen, was du zu der aktuellen Lage sagst mit dem Schiffsunglück in Schwitterbeck hier unten. Ja, was soll man dazu sagen? Man ist natürlich schockiert und empört, dass das passiert ist. Dass der Kapitän das Schiff so nah daran gefahren hat, dass es keine ordentlichen Rettungsmaßnahmen gab, dass alles schiefgegangen ist. Ja, richtig. Ich hatte nämlich so eine ähnliche Situation mal miterlebt. Ach. Zwar als Busfahrer mit Fahrgästen. Also auf einer Fähre. Wo war das? Die Fähre ging von Rotterdam nach Schottland rauf. Als Nachtfahrt. Von Rotterdam nach Schottland? Ja. Wann war das? In welchem Jahr? Ich habe 84 oder 86, weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Ist schon lange. Ist schon lange, weil ich mich gar nicht so erinnern kann an sowas. Ja, da warst du mit. Jetzt bei der aktuellen Angelegenheit habe ich mich so dran gedacht. Ja. Und da waren also ganz harte Szenen auch dabei. Und du warst der Busfahrer? Ja. Und aber die Passagiere waren aus dem Bus ausgestiegen schon. Ah. Die waren alle in der Fähre, auf der Fähre. Richtig. Und du auch? Ich auch. Ich bin als Letzter mit dem Bus alleine auf die Fähre gefahren. Ja, so macht man das ja in der Regel auch bei so großen Fähren. Und was ist dann genau passiert? Ich war auf dem Weg zu meiner Kabine. Bitte? Ich wollte fragen, was genau dann passiert ist. Wahrscheinlich dauerte die Überfahrt viel lange. Die Windstärke 8, es hat schon ganz schön gefackelt. Mhm. Ja, und dann plötzlich gab es einen Riesenknall. Mhm. Und dann ein Geklirre, eine Minute lang nur geklirrt, dann ist der ganze Speisesaal zusammengerutscht. Mit dem ganzen Gedeck und alles, was dabei war, Besteck. Ja, ich habe hab Sie nicht so ganz gut verstanden. Also es gab irgendwann einen riesigen Knall und alles ist zusammengerutscht, sagst du. Ja, richtig. Ja. War das auf hoher See, dieser Knall? Ja. Was ist denn da passiert? Wogegen ist das Schiff denn da gefahren? Ein deutscher Frachter ist uns seitlich reingekommen. Ach du lieber Gott. Ach du genau lieber Gott. In den Energieraum rein. Also zwei Schiffe sind zusammengekracht. Ja, und dann war mit einem Schlag alles weg, der Strom, kein Licht mehr. Keine Toilette ging mehr und innerhalb von einer Viertelstunde Schlagseite 45 Grad. Ach du lieber Gott. Und das war auf hoher See, das heißt, da war Wellengang, da war Wind und zu welcher Jahreszeit war das? Das war im Mai. Im Mai. Ja. Was hast du dann konkret du gemacht? Also ich war auf dem Weg zu meiner Kabine und bin aber nicht mehr bis zur Kabine gekommen, weil der Knall dazwischen war. Und hab dann auch erst einmal bedutzt geschaut, was los ist, und hab schon gemerkt, dass alles durcheinander läuft, dass da Chaos entsteht. Mhm. Und das war ja da jetzt auch bei dem neuerlichen Fall. Und also wenn euer Schiff Schlagseite hatte, heißt das, dass es sofort Wasser aufgesogen hat? Richtig. Da war schon 5 Meter großes Loch der Seite. Sind bei diesem Unglück auch Menschen ums Leben gekommen? Nein. Gott sei Dank nicht. Zum Glück nicht. Mhm. Aber ein furchtbarer Sachschaden, weil da waren ja hunderte Autos drin. LKW und Busse. Ich stelle mir in dem Fall die Bergung schwieriger vor, weil das auf hoher See war. Dieses ist ja genau vor der Küste. Wie lange hat es gedauert, bis ihr dann gerettet wurdet? Ja, 3 Stunden. 3 Stunden? Also nach 3 Stunden waren wir wieder an der ersten Keimauer am Rotterdamer Hafen und haben sie das Schiff dann gleich dagegen gedrückt. Einfach an die Mauer hingedrückt, dass wir mal runterkommen. Waren vorher die Feuerwehr, aber damit, ich weiß nicht, wie viel wegen. Wie hat man euch denn, hat man das ganze Schiff an die Küste gezogen oder seid ihr auf ein anderes Schiff gegangen? Nein, wir sind mit dem kaputten Schiff. Ach so, das ging noch. Ja. Das ging noch. Ja. Und ist das Unglück? Aber ich muss sagen, das geht nur da oben in Rotterdam. Die haben entsprechende Schlepper. Ah, verstehe. In kürzester Zeit waren da 5 Schlepper da. Ja. Und die haben das Schiff dann gerade gezogen und haben dann schon langsam rückwärts reingezogen. Und das andere Schiff, das Frachtschiff, war der das? Der ist abgehauen. Der ist abgehauen? Aber den haben sie ja gekriegt, wahrscheinlich. Ja. Natürlich. War auch ein deutscher Kapitän, den hat sie erwischt. Der war betrunken. Ach du lieber Gott. Ja. Ach du lieber Gott. Ist das in der Nacht passiert? Ja. Kannst du dich noch an dein Gefühl erinnern, was du damals hattest? Ja, genau. Und zwar habe ich das am schlimmsten empfunden. Erstens mal die Enge da drin, die heiße Luft, die da entsteht. Mhm. Und dann die Enge. Und vor allen Dingen, wenn man an der Kabinenseite, also an der Seitenwand, sich angelehnt hat, dass man gerade war, hat man gemeint, eine Möglichkeit war 45 Grad, hat man oben nur noch den Himmel gesehen. Ja. Also da hat man sich schon ein bisschen machen können, wie schief der ist. Also da kann man sagen, dass du Todesangst auch hattest. Ja, da habe ich wirklich erst einmal richtig Angst gehabt. Das glaube ich. Und all die Erinnerungen kommen jetzt hoch, wenn du diese Bilder siehst aus Italien. Ja. Ja, das Verantwortungsgefühl, das man ja als Busfahrer haben muss. Und dann kann ich den Kapitän überhaupt nicht verstehen, dass der so eigenmächtig gehandelt hat. Unfassbar ist das, unfassbar. Ja, und sich dann noch vom Acker macht, während noch viele Menschen an Bord sind. Das noch dazu, weil das ist ja seine Pflicht, das weiß man ja, dass der warten muss bis zum Schluss. Absolut. Und retten soll, was zu retten geht. Ja. Also, Es ist schlimm genug, dass schon so viele Menschen ums Leben gekommen sind. Ja. Wahrscheinlich sind noch mehr ums Leben gekommen. Ja, die man leider noch nicht, werden sie wahrscheinlich noch welche bergen. Die man noch finden wird, ja. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm und da kann man nur den Angehörigen sein Mitgefühl aussprechen. Ja. Rudi, danke für deinen Anruf und dass du uns deine Geschichte von damals erzählt hast. Und ja, gut, dass es euch, dass damals niemand ja ums Leben gekommen ist. Genau. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, komm Jan. Gerne, tschüss. Gute Nacht. Dankeschön, tschüss. So. Carsten, 28, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Carsten. Erstmal Kompliment für deine Sendung. Dankeschön. Verfolge dich seit nunmehr 10 Jahren ungefähr. Ehrlich, so lange schon. Ja. So, Carsten. Folgendes. Es geht auch ums ums Fremdgehen im weitesten Sinne. Mhm. Ich habe am 24. Oktober letztes Jahr habe ich meine Freundin verloren, quasi. Also sie hat Schluss gemacht. Genau, sie hat Schluss gemacht an dem Tag. Ja. Und ja, ich bin seitdem ziemlich fertig quasi, weil wir hatten mehr als nur eine läppische Beziehung, sag ich mal. Das ist wie lange war der letzte Freund gewesen? 10 Jahre waren es fast. 10 Jahre. Am 16. Februar wären es 10 Jahre jetzt gewesen. Holla. Ja, und ich habe im Endeffekt durch Egoismus, durch meine Dummheit die ganze Sache aufs Spiel gestellt. Was hast du gemacht? Ich bin ihr mehrere Male fremdgegangen, weil ich Neugierde gehabt habe, weil es mir von Leuten in meinem Studium vorgelebt worden ist und ich, sag ich mal, wie man manchmal so ist, Angst hatte, was zu verpassen oder so und was im Endeffekt totaler Schwachsinn gewesen ist. Mhm. Und das hat sie dann mitbekommen oder hast du es gebeichtet? Nein, sie hat's mitbekommen. Ich hatte meinen Facebook-Account aufgelassen und mich mit einer von den Damen mal darüber unterhalten. Mhm. Auch über meine Beziehung, was auch natürlich ein ziemlich krasser Vertrauensmissbrauch ist. Mhm. Und bin zum Sport gegangen. Sie war bei mir und sie hat's gelesen bei meinem Account. Ich hatte ihn aufgelassen. Mhm. Und so ist es rausgekommen. Und dann im Nachhinein habe ich ihr dann in mehreren Gesprächen, also wir haben seit dem 24. Oktober mehrere Male Kontakt gehabt, wir haben uns getroffen und wir haben telefoniert, des Öfteren stundenlang. Hm. Und ja, dann habe ich ihr das nach und nach gebeichtet quasi. Ach so, aber sie muss doch, sie hat Schluss gemacht mit genau, der Begründung, ja, weil du fremdgegangen bist. Ja, genau. Das heißt, du musstest das ja nicht im Nachhinein erst beichten, sie wusste das ja vorher schon. Nee, sie hat es am 24. Oktober letzten Jahres erfahren in meinem Facebook-Account. Wie viel Mal insgesamt bist du denn fremdgegangen? Also sag ich mal, ganz ehrlich jetzt. Es war mehrere Male. Es waren die Versuche, die ich unternommen habe, waren ungefähr 7-8 Mal. Und real, wie viel Mal ist es passiert? Dass es wirklich zum, sag ich mal, zum Akt gekommen ist, es war 3-4 Mal davon, weil ich selber in der ganzen Situation auch ziemlich nervös gewesen bin und das schlechte Gewissen schon da war. Und es dann nichts gelaufen ist. Jetzt hast du öfters mit deiner Ex-Freundin telefoniert und ihr habt euch ausgetauscht. Siehst du denn irgendwie noch eine Chance? Ja, was soll ich sagen? Also ich merke auf jeden Fall, dass es nicht so ein einfaches, ich trenne mich von dir und bin aus deinem Leben weg. Das geht nicht, weil wir hatten eine sehr, sehr intensive Beziehung. Mhm. Und ja, wie gesagt, wir waren nicht nur Partner, sondern wirklich beste Freunde. Mhm. Wir haben uns eigentlich, bis auf diese Sache, die jetzt zwischen uns steht, eigentlich alles erzählt. Wir haben uns sehr viel geholfen. Mhm. Wir hatten zwar zwischendurch auch viel mit wenig Kontakt zu tun, weil ich habe in Italien ein Praxissemester gemacht, sie hat Praktika gemacht, wir waren dann mehrere Monate räumlich getrennt quasi, was aber nie ein Problem gewesen ist eigentlich. Also die Trennung fällt nicht so leicht, wenn auch wenn man sie wollte, geht es nicht so einfach. Überhaupt nicht, nein. Sie dennoch, ist auch meine komplett Frage, fertig seitdem. Ja. Und, glaubst du denn, dass sie vielleicht zu dir zurück will? Ich klammer mich daran, ehrlich gesagt. Das war nicht meine Frage. Glaubst du, dass sie es will? Hast du sie gefragt? Ja, ich habe sie mehrere Mal gefragt. Und sie sagt, dass jetzt einfach, sie will keinen Rückfall und einfach wieder jetzt von neu anfangen, ohne irgendwelche Konsequenzen quasi. Das funktioniert nicht. Deswegen, sie will sich erstmal wieder selber finden. Was immer das auch heißen mag. Genau, ja. Mhm. Und ich sag mal so. Ich meine, weißt du, Carsten, wenn man in dem Alter 10 Jahre zusammen ist und du ihr bisher treu geblieben bist, du warst ihr treu geblieben all die Jahre bis zu diesen Vorfällen. Das war über die Jahre quasi, es war ganz am Anfang der Beziehung mal eine Ach so, ich dachte, das wäre so am Ende gewesen. Nee, es war über die Jahre, sag ich mal. Ich habe mir in meiner dummen Art quasi so ein Doppelleben aufgebaut, was diese Sache angeht. Nein, was ich sagen wollte ist, dass ich ein gewisses Verständnis dafür habe, oder was heißt gewisse, ich habe ein Verständnis dafür, dass man auch gerade in dieser Altersspanne schon eine Neugier hat und auch eine Sehnsucht, was anderes mal zu machen und zu erleben. Ich weiß, da prallen dann Welten aufeinander. Da hat man auf der einen Seite die heilige Liebe, die tolle Beziehung, die man wertschätzt und ganz toll findet. Auf der anderen Seite ist aber einfach auch so dieses menschlich, allzu menschliche Empfinden da. Habe ich volles Verständnis für. Ist auch eigentlich ein kaum lösbares Problem. Ja. Es sei denn, man ist so groß und als Partner und gewährt dem anderen, dass er seine Erfahrung machen kann. Aber das schaffen die wenigsten. Ja. Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Ja, es geht akut weiter. Wir treffen uns am Mittwochabend. Und wollen uns noch persönlich zusammensetzen und darüber reden. Ja, immerhin redet ihr noch, das ist ja nicht schlecht. Ja, wir wollten, der Kontakt war eigentlich auch immer ganz gut die letzten Male. Nach einer anfänglichen Aggression ist man wieder in alte Verhaltensweisen, sag ich mal, in gute Gespräche zurückgefallen. Ja, aber ich habe ihre Zeichen, die sie mir gegeben hat, im Endeffekt nicht gesehen immer. Und auch aus eigener einer Feigheit, sag ich mal. Sie hätte Kontakt über Weihnachten gewollt. Ich war aber zu feige, mich der Situation zu stellen. Warum? Warum feige? Du hättest dich ja eigentlich freuen können. Ja, ich hätte mich freuen können, definitiv. Aber ich finde es schwierig auszudrücken, mich wieder den negativen Emotionen zu stellen, der Situation zu stellen, auch im Rahmen der Familie. Ach so, verstehe. Es war wirklich schwierig für mich und ich habe immer sehr viel überlegt, auch mit einem guten Freund drüber gesprochen. Sag mal, im Endeffekt habe ich alles, was ich hätte falsch machen können, falsch gemacht, um wieder den Kontakt aufzubauen. Ich frage dich mal jetzt etwas für dich wahrscheinlich fast schon Ungehöriges, aber ich frage es mal. Lass mir mal all dein Liebesschmerz, deine Sehnsucht, dein schlechtes Gewissen, alles mal zur Seite. Ja. Gibt es bei der Vorstellung, dass ihr getrennt bleibt, auch so ein Hauch, vielleicht so einen ganz kleinen Hauch des Gefühls der Befreiung? Das ist eine gute Frage, aber die kann ich nach meinen letzten Wochen des intensiven Überlegens definitiv verneinen, ja. Okay, alles klar. Definitiv. Und du willst sie wieder? Du willst wieder in die Beziehung rein? Nichts würde mich momentan glücklicher machen, glaube ich. So, Carsten, also, dann stehen die Karten doch gar nicht so schlecht, Mensch. Es hätte ja auch passieren können, dass sie sagt, lass mich in Ruhe, die Gefühle sind weg, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Dann würdest du aber noch anders am Rad drehen, glaube ich. So, glaube ich. Sie redet, sie setzt Signale, sie macht jenes und dieses. Ja. Ihr trefft euch jetzt am Mittwoch, das ist doch alles positiv. Dann versuche auch aus den alten, man hat ja, wenn man 10 Jahre zusammen ist, auch so Verhaltensmuster, wie man miteinander umgeht. Versuche, das ist immer sehr schwer, weil ich versuche da ein bisschen rauszukommen, zumindest aus den negativen Verhaltensmustern. Und vielleicht hat die ganze Sache ja nochmal eine Chance. Also so schlecht. Ich hoffe es. So schlecht hört sich das nicht an, finde ich. Also da ist noch Spielraum, glaube ich. Ich muss nur jetzt vorher, sag ich mal, das ist vorher, aber im Laufe der nächsten Monate mein Kram wieder auf die Reihe kriegen. Ich bin mit dem Studium jetzt gerade fertig, muss jetzt mal gucken, dass ich selber auf eigenen Beinen stehe, Was hast du studiert? Ich habe Fahrzeugtechnik studiert in Köln. Was für eine Technik? Fahrzeugtechnik. Maschinenbau. Ja. Und suche gerade eine gute Diplomarbeit und ich muss es auf eigenen Füßen stellen, weil ich bin nach meinem Praxissemester wieder zu Hause eingezogen, was mich, sag ich mal, in meiner Unsicherheit, ich bin ein relativ unsicherer Typ, der wenig Selbstbewusstsein hat, um wieder Selbstbestätigung zu finden aus meinem eigenen Können her, was, glaube ich, für mich sehr wichtig sein wird, was mich auch wieder als Mensch attraktiver macht. Finde ich auch. Also Kompliment, dass du das Studium schon, dass du so weit gekommen bist. Das ist ja auch schon ein schönes Erfolgserlebnis und jetzt musst du auch die nächsten Schritte machen. Völlig richtig, gebe ich dir recht. Ja. Schaffst du auch. Das wird auch... Das wird schon. Also geh mit vorsichtiger Hand an diese komplizierte Operation ran. Ja. Die Chancen, es gibt Chancen, glaube ich, durchaus. Ich hoffe es. Unheimlich. Mann, Carsten. Und dann musst du mit einer neuen, ja, mit einem neuen Entschluss in diese Beziehung gehen, wenn es dazu kommt. Da haben wir drüber gesprochen. Dann darf das... Und das ist mein Entschluss definitiv und im Nachhinein kann ich sagen, dass diese ganze Sache absolut töricht war und mir nichts gebracht hat. Und es ist zum Himmel schreiende Dämlichkeit gewesen, wirklich. So, dann drücke ich dir und euch die Daumen, dass ihr da wieder einen Weg findet, ihr beiden. Ich denke, sie wird uns morgen Nacht hören, weil sie auch jedes Mal Domian hört. Ah. Und ich hoffe, sie auf diesem Wege auch nochmal zu erreichen und... Verstehe. Ja. Hoffen wir mal. Meine Intention. Drück mir die Daumen. Danke. Lieber Carsten, alles Gute dir und... Darf ich Sie nochmal grüßen quasi am Ende? Ja, schnell. Ja, Katja, ich hoffe, dass es mit uns wieder was wird und dass du mir diese Sache verzeihen kannst und ich wünsche dir eine gute Nacht. Na, schönen gut. Dank, Domian. Lieber Carsten, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Besten Dank. Ciao. Ciao. Und hier ist die Nadine. Nadine ist 22. Hallo Nadine. Ja, hallo Domian. Hallo Nadine. Um was geht's? Ja, es geht darum, ich habe Morbus Crohn. Das ist eine chronische Darmerkrankung? Ja, ganz genau, ja. Wo es halt darum geht, dass man ständig Durchfälle hat und Bauchschmerzen, was bei mir im Moment gerade so der Fall ist. Eine sehr unangenehme Erkrankung. Ja, eine ganz schlimme Erkrankung eigentlich auch. Wie lange hast du sie? Ja genau, nicht nur unangenehm, sondern auch wirklich eine schlimme Erkrankung. Wie lange hast du diese Erkrankung schon? Also festgestellt wurde das im Juli 2010. Ah ja. War davor, aber er hatte davor anderthalb Jahre halt eben schon immer Symptome, halt mit Bauchschmerzen, Durchfälle. Mhm. 35 Kilo habe ich dann zu dem Zeitpunkt, wo die Krankheit, wo die Diagnose gestellt wurde, halt auch nur noch gewogen. Mhm. Ist halt, ja... Da, man hat halt eine Mangelernährung, ganz klar. Ne? Durch die Bauchschmerzen kann man nicht richtig essen und so weiter. Ja, und das wird zu früh ausgeschieden wahrscheinlich auch durch die Durchfälle. Richtig. Zum Teil auch, ja, dass man quasi auf der Toilette schon essen könnte. Ne? Mhm. Das ist wirklich so extrem, ja. Das heißt, du hast permanent Schmerzen? Ja, und den ganzen Tag eigentlich immer zwischendurch Schmerzen, ja. Mhm. Und permanent eben auch Probleme mit der Verdauung, Durchfall und sowas? Nee, das Durchfall, also den Durchfall habe ich im Moment, momentan Gott sei Dank nicht. Mhm. Mich plagen halt eher die Bauchschmerzen momentan. Ja. Also diese Durchfall, diesen ganz großen Schub habe ich im Moment gerade überstanden. Welche Ursache hat diese Erkrankung? Woher kommt die? Da ist man sich nicht ganz drüber einig. Also es ist auf jeden Fall Fakt, dass das erblich bedingt ist. Also es ist in den Genen auf jeden Fall. Mhm. Ja, und bei mir kommt hinzu, dass das wahrscheinlich auch eine psychische Ursache hat durch meinen Ex-Freund. Also der hat mich nicht so optimal behandelt, sage ich es mal. Mhm. Und durch diesen psychischen Stress ist das wahrscheinlich dann ausgelöst. Ausgebrochen. Ja, ganz genau. Das könnte sein. Ja, wie oft bei Krankheiten dieser Art, dass die Seele manchmal dann der Auslöser ist. Deine traurige Seele. Was kann man dagegen tun? Ja, Medikamententherapie auf jeden Fall. Mhm. Ich nehme momentan Cortison. Ja. Werde jetzt demnächst auch mal mit Spritzen anfangen. Also es hat auch was mit dem Immunsystem halt zu tun. Mhm. Und es gibt so eine neue Therapiemöglichkeit, dass man halt mit verschiedenen Spritzen halt dem Immunsystem entgegenkommt. Ne? Dass das halt die Schübe gelindert werden, beziehungsweise gar nicht ausbrechen. Auch meine Bauchschmerzen vielleicht dann mal für eine Zeit zumindest mal weggehen. Ne? Diese Erkrankung ist auch der Grund deines Anrufes bei mir. Ja, ganz genau, weil das Eigentliche ist nämlich, dass auf der Grund der Krankheit man sich total isoliert. Ja? Mhm. Weil diese Krankheit kostet unheimlich viel Kraft und Energie. Was heißt isolieren konkret in deinem Fall, zum Beispiel im Privatleben? In meinem Fall, ja, im Privatleben. Also ich kann nicht arbeiten gehen momentan halt aufgrund der Bauchschmerzen. Was hast du gearbeitet vorher? Ich habe mit der Schule begonnen, 2008, als die Diagnose gestellt wurde, mhm. Beziehungsweise als die Krankheit ausgebrochen wurde, ist so. Und wollte mein Fachabitur beenden und danach Sozialpädagogik zu studieren. Mhm. Ja, aber mein Fachabitur konnte ich halt noch nicht fortführen, beziehungsweise nicht abschließen. Wegen der Erkrankung? Und wegen der Erkrankung, richtig. Das ist natürlich wirklich ärgerlich, ne? Ja, das ist es. Und aber das ist, im August fange ich wieder mit der Schule an, also führe die wieder fort. Und das ist jetzt auch so mein einziges Ziel, was ich momentan habe, oder mein Lichtblick, sagen wir es mal so, um wieder soziale Kontakte knüpfen zu können. Absolut. Ne? Ja, apropos soziale Kontakte, wie sieht dein Privatleben aus? Ja, ich habe dadurch keine Freunde mehr. Gar keine? Das ist auch, nein, also so gut wie kein Freund im momentan. Und der Rest ist mir... Das abhanden gekommen, sagen wir es mal so. Was ja wirklich sehr, sehr traurig ist. Ne? Da kriegt jemand eine schwere Erkrankung und plötzlich sind die Freunde, die Halligalli gemacht haben mit einem und viel Spaß. Ja. Also wenn es gut geht. Ja, die sind mit mir auch in der Krankheit noch eine ganze Zeit mitgelaufen, sagen wir es mal so. Ja, die haben mich auch echt lange begleitet. Nur. Aber irgendwann hat das Interesse abgeflacht. Ja, weil ich war nicht mehr ich selbst durch diese Erkrankung. Na klar, man ist ja auch dann... So, und irgendwann haben die, ich mache denen da groß auch keinen Vorwurf, aber irgendwann haben die dafür auch einfach kein Verständnis mehr gehabt. Mhm. Für meine Situation, aber für mein Verhalten, sagen wir es mal so. Ja, weil du vielleicht ein bisschen mal schlecht gelaunt warst oder down warst. Ja, oder gemeldet habe und sowas. Ja, nicht zuverlässig war. Verstehe. Mhm. Also es gibt auch keine allerbeste Busenfreundin, die noch da ist? Gar nicht mehr, nein. Und ein geschweige denn, es gibt auch keinen Partner, also keine Beziehung? Nein, daran habe ich, also jetzt langsam fange ich wieder an, mir darüber Gedanken zu machen, dass ich auch, sag ich mal, mich darauf einlassen könnte, auf eine neue Beziehung. Aber in den letzten Jahren war das gar kein Thema für mich. Hast du mir vorhin gesagt, dass du auch so viel abgenommen hast durch diese Erkrankung. Ja. Wie ist es im Moment? Wie viel wiegst du? Im Moment wiege ich 44 Kilo, 45 so in dem Dreh. Mhm. Wie groß bist du? Auch noch starkes Untergewicht, 1,66 Meter. Ja. Ne? Und also ich möchte unbedingt zunehmen, das ist auch noch so ein Problem. Ja? Also viele stempeln mich halt, sage ich mal, als Magersüchtige ab. Mhm. Das kommt dann auch noch hinzu. Ja, ja. Richtig, aber das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Also ich esse mein Leben gerne und ja. Also hast du schon eine heftige Zeit jetzt hinter dir, kann man sagen? Ja. Und aber so ein gewissen Hoffnungsschimmer ist schon da, durch die neue Behandlung vielleicht. Auf jeden Fall, ja, das gibt mir so viel Hoffnung. Und seelisch eben auch, dass du die Schule wieder vor Augen hast, dass du die beenden möchtest und eigentlich auch wieder auf Freundessuche gehst. Ja, ich möchte auf Freundessuche. Ich weiß im Moment noch nicht so, wie ich das alles so anstellen soll, aber ich möchte, klar, weil ich bin 22. Na klar. Ne? Also, hallo, ich habe mein ganzes Leben noch vor mir. Ich möchte Party machen, ich möchte was erreichen. Und, also ich habe auf jeden Fall Hoffnung. Und aber wie gesagt, es ist im Moment halt schwer. Da gibt es doch bestimmt auch 100.000 Selbsthilfegruppen von Morbus Crohn-Erkrankten, auch ganz jungen Leuten. Hast du dich aber da mal schauen? Aber nicht so in meiner Nähe. Das ach ist so. Das Ding. So. Mhm. Also es gibt welche, natürlich, klar. Aber die sind alle für mich im Moment nicht so wirklich zu erreichen. Mhm. Also musst du jetzt einen harten Weg gehen und eigeninitiativ sein und rausgehen und die klassischen Dinge machen, um Leute kennenzulernen. Ja, ich werde mir jetzt, also sobald es mir noch wieder ein bisschen besser geht und ich mehr Kraft habe, werde ich mir auf jeden Fall so meine Schwester, ich habe eine jüngere Schwester, die werde ich mir auf jeden Fall schnappen und mir irgendein Hobby mit der suchen, dass ich mal wieder ein bisschen unter Leute komme. Genau so ist das. Ein Hobby suchen und wenn du dann zur Schule gehst, dann lernst du ja eh wieder Leute kennen. Ja. Also Nadine, ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass es bergauf geht und dass die Behandlung vor allen Dingen anschlägt. Dankeschön. Und dass du wieder mehr ins Leben reinkommst, denn wie gesagt, die Seele spielt bei dieser Erkrankung auch eine große Rolle. Nicht nur, aber es spielt eine große Rolle. Auf jeden Fall, wenn es einem seelisch gut geht, dann ist das schon ein Labsal dann für den Körper. Dann ist das die halbe Miete. Absolut, so kann man sagen. Nadine, alles Liebe und toi, toi, toi wünsche ich dir. Ja, danke schön, dir auch alles Liebe. Dankeschön. Mach weiter so, Tschüss, ciao. Ciao. Und hier ist der Heiko und der Heiko ist 31. Hallo Heiko. Hallo, Domian. Heiko, um was geht's bei dir? Es geht bei mir um eine Sache, die geht schon ziemlich lang. Es geht um so ein halbes Jahr schon hin und her. Ich war 9 Jahre in einer Beziehung und ich habe mich in den Beziehungen nicht so wirklich wohl gefühlt. Ich habe mir hat da was gefehlt. In allen 9 Jahren hat dir was gefehlt? Nee, in den letzten 2-3 Jahren hat mir was gefehlt. Ist so, dass meine Partnerin da sehr, sehr, also sie ist eine Einzelgängerin und sie macht die sportliche Aktivität, was ich ihr eher so mache, macht sie nicht mit. Also ich war die letzten Jahre auch allein unterwegs, auch beim Weggehen, beim sportlichen Aktivitäten. Und das ist so, dass sie von der Familienseite her eher allein gelassen ist. Also ihr Vater ist nicht da. Er ist von dort und da, aber er hat sie dann verstoßen. Ich habe sie dann von zu Hause praktisch zu mir geholt, wo ich sie damals kennengelernt habe. Mhm. Und sie hat eine schwere Krankheit in der Familie. Das ist Chorea Huntington. Ihre Mutter ist dann schon mit 40 erkrankt und diese ist so, dass die... Gehen wir mal nicht so weit in die Familie. Ich will erstmal die Fakten wissen. Du bist von dieser Frau, du bist aber jetzt von der Frau getrennt. Nicht ganz, nein. Nein. Also so, sie zerrt noch an mir und versucht mich mit allen Mitteln zu halten. Ja, und würdest du sagen, dass sie an dir klammert? das hat sie die ganze Zeit gemacht. Ich habe das vielleicht auch mich selber reingesteigert, weil sie mir immer gesagt hat, ich bin der einzige Mann oder Mensch in ihrem Leben, der sie eher helfen kann. Sie hat keine Mutter, sie hat keinen Vater, Schwester, Bruder wollen nichts mehr und sie hat diese Krankheit halt. Und da habe ich mich auch vielleicht ein bisschen reingesteigert, wo ich sage, okay. Achso, sie selbst hat auch diese Erkrankung? Also 50%. Wir waren schon bei einem Genforscher. Und wir waren davor gestanden und es ist die Möglichkeit besteht, dass sie auch diese Krankheit hat. Und die ist noch nicht ausgebrochen bei ihr. Ja, die bricht bei 40, ungefähr aus. Ja. Oder extreme Belastung. Okay, also 9 Jahre zusammen, die hat was gefehlt. Letztendlich bist du unzufrieden gewesen in dieser Erkrankung. Die Frau ist ja einsam oder hat auch Angst vor der Erkrankung und sie klammert jetzt, sie will dich zurück. Du willst sie nicht zurückhaben. Es ist so, ich habe, weil ich auch... Wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, ich habe selber Radio und mache, dann habe ich bei einem Event eine Mädel kennengelernt. Dann über Social Network habe ich mir mit dem halt einfach mal den Namen ausgetauscht und rumgeschrieben und einfach so ein bisschen, ja, sag ich mal, so näher kennengelernt und dann haben wir uns immer was trinken gegangen und dementsprechend, ja. Das war eine lange Antwort auf eine ganz klare, kurze Frage. Willst du mit ihr noch wieder zusammenkommen? Momentan kann ich keine Beziehung führen, weil ich, wie gesagt, ich habe mich in die Neue verliebt, okay. Aber die Neue klammert auch extrem und die haben beide voneinander mitbekommen. Hm. Das war ein sehr großer Druck für mich und meine alte Freundin hat halt die Telefonnummer von der neuen Freundin rausbekommen, die hat dann angerufen und dann haben sie mich gestellt es war zu viel Druck, ich bin dann einfach hab eine Wanderung gemacht, ich habe den Extremsportler kennengelernt und dieser Extremsportler hat auch so eine extreme Situation schon gemacht. Moment, jetzt kommen wir, dann kommen wir da nicht so mit. Also die, lass uns bei deiner Ex bleiben. Warum machst du keinen klaren Schnitt? Ja, warum beschäftigst du dich mit ihr überhaupt noch, wenn du es nicht willst? Weil ich vielleicht ein Helfersyndrom habe und will ja trotzdem noch helfen und ich möchte ja vielleicht so im Leben trotzdem weiterhelfen, weil ich immer mit ihr verbunden bin. Ja, okay, aber dir ist ja klar, dass du ihr so nicht weiterhilfst, wenn du nur aus Mitleid letztendlich mit ihr noch zusammen bist. Das stimmt auch. Das habe ich auch schon, das durchgekaut, wo ich einfach sage, okay, Mitleid bringt ja nichts im Leben. Es sind zwar, wie gesagt, trotzdem noch gewisse, ja, wie soll ich sagen, vielleicht Gefühle da. Ja, klar. Nach 9 Jahren ist das natürlich nicht wegzuwischen. Aber sie hat halt auch einiges mitbekommen, was ich halt fremdgegangen bin in der Hinsicht. Ich bin ja, es hat sich ja weiterentwickelt. Ich bin dann zweigleisig gefahren. Mhm. In dem Fall, weil ich Angst hatte, sie zu verletzen, sozusagen, hier euch zu, weil sie mich halt da unter Druck zu lassen hat. Ich habe gedacht, das erledigt sich von derselbe und hätte diese Entscheidung nicht treffen können. Um einfach zu sagen, also ich höre daraus einfach ein Unzufriedensein in so einer Verbindung. Da ist jetzt auch noch diese neue Frau aufgetaucht, die dir ja irgendwie auf die Nerven geht. Ja, die zerrt auch an mir und die möchte auch mit mir eine Beziehung. So, dann musst du, Mensch, dann sei da mal ein Kerl und hab einen Arsch in der Hose und dann musst du klare Fakten schaffen und sagen, es ist finito, Schluss, aus. Ich habe mit der neuen abgeschlossen. Weil die dann auch schon wieder gezerrt hat, habe ich gesagt, das geht einfach nicht, obwohl ich sie auch sehr gern habe und vielleicht auch mir alles vorstellen kann mit ihr. Und zur Alten habe ich ja gesagt, die zieht jetzt, ich bin jetzt so weit, dass sie jetzt angeblich auszieht, sie war schon ausgezogen, dann ist sie wieder zurückgekommen. Ach Moment, deine Ex wohnt noch bei dir? Ja, ich bin jetzt praktisch bei meinen Eltern untergekommen. Ach so. Heiko, du bist 31 Jahre Mensch, da musst du mal ein bisschen mehr klare Fakten in deinem Leben schaffen. Was ist denn das? Du fühlst dich unwohl, du fühlst dich eingeklammert von den Frauen. Warum ordnest du dein Leben denn nicht klar? Ja, weil ich vielleicht so eine, ich sag, die Verbindung zu halten und sage, ich möchte im Leben weiterhelfen. Und so geht es doch nicht. So geht es doch nicht. Das ist auf jeden Fall und da habe ich. Ich glaube, du bist einfach zu. Kann auch sein, dass du zu feige bist, eine klare Ansage zu machen. Ja, das kann auch sein, ja. Das versteckt man gerne hinter so einem Begriff, ja, ich möchte der anderen Person helfen. Mensch, Heiko. Das könnte durchaus sein. Da habe ich mich so reingesteigert und. Klare Sachen sind immer die besten, auch wenn sie manchmal dann anfänglich wehtun für die andere Seite. Ist aber das Bessere und Ehrlichere. Wir müssen Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Ich hoffe in diesem Sinne, dass du da was entscheidest bei dir in deinem Leben und wünsche alles Gute. Ja. Danke dir auch. Tschüss, Heiko. Danke. Ciao. Dann mach's gut. Tschüss. Dann, tschüss. In der Technik heute Nacht, Alina Marquis. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter unserer Nummer 0800 220 5050. Immer kostenfrei für euch. Und gerne dann auch während der Sendung oder mailen domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Dann sagt tschüss und bye bye. Bis morgen.